Sie findet den Pimp so nice, ich bin cool und hübsch. Du wärst gerne wie ich, doch da gibt's ein Problem, denn du rappst wie ne Bitch. Hör ich deine Parts, kann ich direkt im Strahl kotzen. Yeah, ich spit nicht Feier, sondern Stahlbolzen. Jeder will die Szene ficken, doch nur ich mach's. Ich muss immer noch hungern, doch bin Rap satt, ich bin tight. Und ermorde Bitches, wär mein Pentagramm schwerer, würd ich nach vorne kippen. Du bist so dumm zum Denken, deshalb weitest du Spaß. Ich hab nur kein Match auf dem Gewissen, weil ich keins hab. Lass ne Sonnenbrille auf, Mann, ich hau dich blind. Dacht, man kennt nur meinen Rap, weil ich nie draußen bin. Deine Crew will ein Battle, doch schwuchtel jetzt ist Payback. Um unschuldig zu wirken, pfeife ich enden Levay-Tracks. Meiner Tapes ist auf Satans MP3-Player. Zwei Uzis in den Händen, ich seh keinen Gegner. Verpisst euch, ihr Nutten, jetzt reicht's. Doppel-J ist am Zug und dein Leben vorbei. Jedes meiner Tapes ist auf Satans MP3-Player. Zwei Uzis in den Händen, ich seh keinen Gegner. Verpisst euch, ihr Nutten, jetzt reicht's. Doppel-J ist am Zug und dein Leben vorbei. Wenn ich sage, ich bin Gott, ist das keine Blasphemie, Bitch. Denn dieser Gott wünscht sich, er wäre so wie ich. Leg das Mic beiseite, denn deutscher Rap ist scheiße und braucht keine Vollidioten mehr, um's jedem zu beweisen. Du bist Straßenrapper und dann BWL-Student. Mann, Gewährleistung heißt bei mir etwas anderes. Ich schieß Nutzen in den Kopf und wegen Sachbeschädigung. James Shaken pimpt out, cool und zudem auch noch jung. Meine Hobbys sind Mordrap und dumm im Weiterquälen. Ich schmeiß Geld nicht aus dem Fenster, weil ich im Keller lebe. Deine Crew schmeckt sich doch nicht wie Genetik und Spike. Ich komm mit Matze und denn jetzt ist deine Währung vorbei. Du willst Fremdwörter rappen, weil du meinst, das klingt gut. Aber du hast ja auch ein scheiß Tribal-Tattoo. Yeah, paar Tage im Internet und nachts häng ich am Block, weil ich kein Snapchat hab. Schick mir Host mir nackt Bilder per Post.